Was vermeid ich, wenn die Fliege von die andere wandert? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Straße.